Heute Rudolstadt 218, Länderschwerpunkt Estland. Nach der baltischen Unabhängigkeit las ich begeistert ein Buch eines estnischen Schriftstellers und wollte unbedingt dorthin, nach Tallinn. Bis nach Ostpolen schaffte ich es und fand dort sogar einen Touristenbus, der mich in Tallinn hätte absetzen können. Aber man erzählte sich Schauermärchen über die Rückkehr. Manche übernachteten einen ganzen Monat vor dem Fahrkartenschalter, nur um eine Rückfahrkarte zu ergattern. Das war 1992. Ja, so ist die Reise ausgefallen. Aber wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt eben der Berg zum Propheten. Und nun Estland kam nach Rudolstadt. Mit Runengesängen und sehr ausgefallenen Instrumenten wie der Kannel oder der Talharper. Das war Pulup, bestehend aus Ramu Teder und Marco Feisson, die auf der Talharper zupften und strichen. In estnischer Sprache heißt das Instrument Hiu Kannel. Die Talharper ist eine Art viereckige Geige ohne Steg und man greift von unten durch ein großes Loch mit den Fingern auf die Saiten und da entstehen die Töne und das klingt eben schon ganz anders. Wenn man das Klopfen und die Perkussion dazu hört, machen die das nebenbei auf ihren Talharpas dazu. Bevor wir inhaltlich ganz in die estnische Kultur einsteigen, noch ein Titel dieses berauschend witzigen Duos, das sich nach jedem Titel inbrunstig vorm Publikum verneigt und dabei die Geigenbögen rotieren lässt, wie die Cowboys ihre Colts. Die Esten haben europaweit nicht nur die Nase im digitalen Bereich vorn, sondern auch bei der Musik. Der estnische Botschafter begründete das kurz und knapp: Das muss man zusammen machen. Ein Liebeslied über die Windkraftrad. Das estnische Ting ist ein Sängerfest. Auf der Bühne stehen 35.000 und singen und weitere 100.000 hören zu. Das sind schon mal ein Zehntel dieses kleinen Völkchens. Da kommen die wirklich zusammen auf einer eigens dafür gebauten Bühne. Karla tuli mäe, Andres seisis kätte tärsures, kahvel vilkus käed, nuga taskus käed, kahvel vilkus käed, nuga taskus käed. ma kannan jalas kingi, kui ma kõnnin mööda linna. Lähen üle teises ringi, tuleb inimestel minna. Mulle meeldib lasteki, sa kuskil mul on oma pere. Nad ei tunne oma isa, nad ei ütle mulle tere. Andres seisis kätte peal, kus juures kahvel vilkus käed. Nuga lauskus käed, kahvel vilkus käed. Nuga taskus käed. Ei ma kanna jalas kingi, kui ma kõnnin mööda linna. Lähen üle teises ringi, tuleb inimestel minna. Mulle meeldib lasteki sa, kuskil mul on oma pere. Nad ei tunne oma isa, nad ei ütle mulle tere. Die Deutschen haben sich sehr intensivst zivilisieren lassen. Das fing schon mit der Christianisierung per Schwert an und dann wurden die alten heidnisch genannten Volkstraditionen ausgerottet. Nun, bei den Esten findet man sie noch, die Runengesänge, welche an das traditionelle germanische Versmaß mit Stabreim erinnern, und die Esten pflegen sie wieder. Ganz modern könnte man sagen, das erinnert an den Rap oder Hip-Hop. Vielleicht basiert er ja tatsächlich auf dieser uralten Versform. Maksab magamine, uni ei anna uuta kuub. Magamine ma nii särki. Uni meitis vaada pulkuma, magamine marsima, Yeah. Wir hörten Maria Kalkun, welche die Runengesänge wiederbelebte. Traditionell wurden sie ohne Instrumente gesungen, auch als Zwiegesang, und da konnte ein Stück, natürlich aus dem Stegreif erfunden, wenn man so will, schon mal mehrere Stunden dauern. Nix für unsere 3-Minuten-Ohren. Musik hatte hier einen sehr hohen Stellenwert. Eine Hochzeit ohne Musik ging gar nicht, und man musizierte nicht nur, um zu tanzen, sondern die Rituale des Jahres sowie die Geburt bis zum Tod wurden begleitet mit den traditionellen Liedern, die durchaus einen tieferen, gar religiösen Wert besaßen. Neben dem Dudelsack, der in der estnischen Musik eine pfeifende Rolle spielt, hören wir bei Marie Kalkun noch eine Art längliche Zither, die Kannel. Man schrieb diesem Instrument gar magische Kräfte zu. Mit dem Spielen auf der Kannel könne man gar Gevatter Tod erschrecken, weil er den Klang nicht mag. Auf jeden Fall spürt man an allen Ecken, welchen Wert die Musik für die Esten hat. Dabei wurden sie seinerzeit während des Kreuzzugs 1227 vom Deutschritterorden erobert und die Deutschbalten bildeten bis zur Selbstständigkeit vor genau 100 Jahren die Oberschicht. Sie wollten die Esten auch bilden mit ihren fein gereimten und sauber gesungenen Liedern romantisch-kitschiger Art. Aber zum Glück gab es auch Estner viele unter den Deutschbalten, die gerade noch rechtzeitig darauf drangen, dass diese Lieder aufgeschrieben wurden. Im Hintergrund hören wir gerade, wie Marie Kalkun mit dem Publikum singt. Noch ein Titel von ihr. Dios. Ja, es ist schon verrückt. Wir supermodernen Deutschen mit unserem wechselvollen Auf und Ab in der Geschichte haben wichtige Wurzeln gekappt und finden sie heute wieder, allerdings bei anderen Völkern. Bei uns gibt es immer mal ein Revival oder ein Flashback. Manchmal geht es voll daneben wie vor 85 Jahren. Aber was das Dudelsack-Revival und die Anklänge an Runen betrifft, ist die Mittelalterszene ganz gut dabei. Die Balten mussten da nicht ganz so weit suchen. Und vor allem, das Singen als großes Gemeinschaftsereignis bescherte ihnen gar die Freiheit. Man nannte, was bei uns die Wende war, dort die singende Revolution. Sie sangen die zu Sowjetzeiten verbotene Hymne. Eine Million Menschen auf unserem Planeten sprechen Estnisch. Das ist wahrlich nicht viel. Wie Leipzig und Dresden zusammen, das muss ein sehr familiäres Völkchen sein. Da kennt man fast jeden. Um ihre Sprache zu erhalten, tun die Esten einiges. Und das lässt sich eben nur über Literatur und Gesang machen. Daher der hohe Stellenwert der estnischen Poeten, die beinahe in den Ruch des Göttlichen geraten, so werden sie verehrt. Curly Strings, die nächste Band um die Sängerin Eva Talsi lässt sich ihre Texte natürlich von einem richtigen Poeten schreiben. Man singt ja schließlich nicht irgendwas. Üle viie valla parem vaata neid õunu mis oksa lõtsuvad ja ikka ei kuku alla ka praegu on aegu mis jutustavad loo mida unustada seni ei saa kuni kestab see keel ja kannab see soo milles poolenisti koosneb meie maa meie kaukad on laukad mil põhja pole all püsti rikkaks siin iialgi ei saa kes on nõu tulema. Ma otsin, sa otsin su vallerallera, käi läbi kuni läbi minna saab. Ma leidsin, sa leidsin ja tema leidis ka, et ei peaks üksi rukist lõikama. Ja põõsa pealt kisuvad marju, vaid vaata, kus meil ainult õied õtsuvad, sest me hoiame teine teise varju. Aga praegu on aeg, kus on sõpru tuhandeid, kelle nägu ja nimegi ei tea. Kas tõesti see mäng juba lahku kisub meid või kohtume jälle kui pea? Ma otsin, sa otsin su valler allera, käi läbi kuni läbi minna saan. Siin sa leidsid ja tema leidis ka, et ei peaks üksi rukist lõikama. See on tamridi, randidi meie elukaar, kes hooletub, see jääb ilma. Elu eest jälle kokku jookseb tagumine paar, et vaadata teine teise silma. Ära usu neid tuuli, mis toovad sõnumeid mere tagant üle sortside soo. Usu ainult neid huuli, mis ühendavad meid ja sosistavad sulle oma loo. Olid käed, olid õlad ja ka puudu polnud suud, kui me tantsime kõik lappaduud. Kuni kestab see keel ja kahisevad puud, siis imbis sa ikka veel muud. Ma sinnamaks võtan su valler allera, läbi kuni läbi saad minna, elu eest jälle kokku jookseb tagumine paar, et kodu külast põgeneda linna. Või sinna või tänna või rukist lõikama või võõrsile tuuli võtsima. See on nii ja naa pidi meie eluga, kus peab oma õnne otsima. Sitsu valler allera, käi läbi kuni läbi minna saad. Ma leidsin, sa leidsid ja tema leidis ka, et ei peaks üksi rukist lõikama. In Rudolstadt trat die Band mit den insgesamt 22 Saiten auf der Bühne auch mit den Thüringer Sinfonikern auf. Sie verbreiten mit Charme und Witz einfach gute Laune. Wir hören ein Mini-Interview mit der Frontfrau Eva Talsi, die ich fragte, ob sie das erste Mal in Deutschland sei. Me käisime jaanuaris Saksamaal ja me käisime Freiburgi kultuurpörsel mängimas, nii et seal oli selline Jazz House Freiburg, selline koht, kus oli meil kontsert ka. Das war natürlich estnisch. Sie sagte, nein, im Winter waren sie schon auf der Kulturbörse in Freiburg. Sina jälle sammud poe poole sead ja siis õhinal nagu alati kile koti täie õlut koju pea. See ei ole vat ju mingi kange kraam, mehel olla ei saa joogiks lahja luur. Küsid, kas ma olen mingi peenud seja taam, vastan vihaselt, et jah, olen küll. Mon Beim Laulupidu, dem estnischen Sängerfest, versammelt sich ein Chor von 35.000 Sängern. Ja, ihr habt richtig gehört, 35.000. Unter der Laululaval, der riesigen Sängermuschel, also der Bühne. Und nochmal 100.000 hören zu oder singen dann auch mit. Ich sage die Zahlen noch einmal, damit ihr es euch vorstellen könnt. Von dem Völkchen der Esten, das insgesamt 1 Million zählt, sind beim Sängerfest Laulupidu 35.000 im Chor, 100.000 hören zu. Indrek Saar, der estnische Kulturminister, hat herzlich eingeladen, nach Tartu zum nächsten Sängerfest zu kommen. Das ist in einem Jahr, 2019. Das Sängerfest gehört übrigens zum UNESCO-Kulturerbe. Vor dem nächsten Titel von Curly Strings noch eine Ansage vom Mandolinisten Willo Talsi. Geht über die Welt mit deinen Gedanken, brauchst nicht zu früh nach unten zu kommen. Gib so viel, wie du geben kannst, trag nicht mehr, als du tragen kannst. Väikses paadis päevavalge käes tõuseb tuul ja kaasa meid viib. Suures plaanis sinu silmi näen, on nii hea, et sa oled veel siin. Ja kui käidki kummulime laev, jalad põhjas on kaikumas naer. Ei meil kiiret, pole kaldale, juba oleme kõrvuni sees. '92 wollte ich unbedingt nach Estland fahren, aber die Grenzen waren hoffnungslos verstopft. Nun sind die Esten hergekommen zum Folkfest Rudolstadt. Folkfest Rudolstadt, das ist allerdings eher der Zug der Beglückten. Aus allen Rattenlöchern, Gullideckeln, zwischen Brettern und Ziegelritzen klingt es und singt es. In jeder Hausecke hockt ein Musikant und muss nicht lange auf Publikum lauern. Es tanzen 70-Jährige neben 7-Jährigen, Kinder planschen im Springbrunnen und ein neugieriges Publikum saugt die Klänge von der Bühne auf und die kommen, wie wir im Hintergrund hören, nicht selten von der anderen Hälfte unserer Erdkugel. Auf so engem Raum zwischen Heinepark und Heidecksburg trifft sich wahrlich die Welt im Klang. Begonnen hat es nach der Wende eher noch recht bescheiden, als Uli Dobberenz begann, aus einem Provinzfestival das deutsche Weltmusikfestival aufzubauen. Inzwischen sind es 80.000 Festivalteilnehmer und viele sind Rudolstadt-süchtig. Nach 28 Jahren als Festivaldirektor hört Uli Dobberenz auf. Aber ich bin mir sicher, dass dieses Festival so weitergeführt wird, wie er es mit seinen Mitstreitern aufgebaut hat. Wir hören noch einmal nach Estland rein. Puulup, das Duo mit den Talharpas, die auf Estnisch Hiu Kannel heißen, die Lochgeige, wie ich es sagen würde. Und sie haben sich im Hintergrund schon eingeschlichen. Und Vorsicht, liebe Hörer, diese Melodien sind ohrwurmsicher. Das heißt, sie bleiben für lange im Gehörgang. Aber vorher noch ein Schöpfungslied. Ja, wir erschaffen extra für heute die Welt noch einmal neu, so klar und funkelnd, wie sie nur am ersten Tag sein kann. Dafür ist im Hintergrund erstmal Stille, denn am Anfang, da ist erstmal gar nichts, nur ein blau-gold-bunt gefiederter Vogel kommt auf unsere Wiese geflogen. Er baut ein Nest auf der Pferdekoppel und brütet Junge aus. Ein Junges wird der Mond, das zweite die Sonne, das dritte die Erde, das vierte ein Stern und das fünfte ein Regenbogen. Und jetzt Puulup mit den Talharpas. Käisin Riisalus ringilma riskita, sain kuuluvi luuet saap. Käisin Riisalus ringilma riskita, sain kuuluvi luuet saap. Käisin Riisalus ringilma riskita, sain kuuluvi luuet saap. Käisin Riisalus ringilma riskita, sain kuuluvi luuet saap. Käisin Riisalus ringilma riskita, sain kuuluvi luuet saap. Käisin Riisalus ringilma riskita, sain. I'm drinking and driving till morning. Küsi, küsi, küsi, küsi, küsi, ikka vastan, makaronid, nuudlid, mõlemad on pasta. Küsi, küsi, küsi, küsi, küsi, ikka vastan, makaronid, nuudlid, mõlemad on pasta. Küsi, küsi, küsi, küsi, küsi, ikka vastan, makaronid, nuudlid, mõlemad on pasta. Küsi, küsi, küsi, küsi, küsi, ikka vastan, makaronid, nuudlid, see mees on rasta. See mees on pastakas. Käisin Riisalus ringilma riskita, sain kuuluvi luuet saapad. Käisin Riisalus ringilma riskita, sain kuuluvi luuet saapad. Käisin Riisalus ringilma riskita, sain kuuluvi luuet saapad. Käisin Riisalus ringilma riskita, sain kuuluvi luuet saapad. Thank you. 2018. Länder, Schwerpunkt Island. Bis zum nächsten Mal. Eure Leonie.